Unser Denken formiert sich in Dichotomien, klaren Gegensätzen. Wenn es das Gute gibt, dann muss es auch das Böse geben. Wenn es das Richtige gibt, dann muss es auch das Falsche geben. Wenn es einen Sinn gibt, dann muss es auch einen Nichtsinn geben. Und der personifizierte Nichtsinn, das Negativ dessen, was wir als Normalität empfinden, ist der Arbeitslose. Der Kapitalismus braucht den Arbeitslosen als Ressource. Die Bourgeoisie braucht die Ideologien über den Arbeitslosen, die Klischees, die RTL-Nachmittagssendungen, um sich ihrer selbst zu versichern. Der Arbeitslose bestätigt den Sinn der Arbeit. Indem wir jemanden identifizieren, der falsch lebt, wissen wir, dass wir richtig leben, indem wir arbeiten. Bis zum Ersten Weltkrieg nahm die Ungleichheit der Eigentumsverhältnisse in Europa immer krassere Ausmaße an. Vermögen konnten nur jene akkumulieren, die bereits Vermögen besaßen. Hinzu kam die Ausbeutung der Kolonien, deren Zahlungen zwischen 1880 und 1914 für einen Großteil der französischen und englischen Staatsvermögen zeichneten. Das Verständnis von Arbeit als Konkurrenzkampf, das sich durchzusetzen begann, wurde begleitet vom schleichenden Verschwinden der Religion aus dem Alltag. Die Dampfmaschine ließ die Industrie wetter- und standortunabhängig werden. Man konnte immer schneller, immer bessere Güter produzieren. Waren Krankheiten und Wetter früher riesige Bedrohungen gewesen, konnten sich die Menschen nun dank der Fortschritte von Medizin und Technologie einigermaßen vor ihnen schützen. Die Städte wuchsen immer schneller, die Kirchen konnten darauf nicht schnell genug reagieren. Zwar galt Arbeit weiterhin als gottgefällig, zugleich wurde sie mehr und mehr Selbstzweck. Vorher hatte man gearbeitet, um zu überleben und Gott zu gefallen. Jetzt arbeitete man, um zu arbeiten.